Ich glaube, solche Leute wie Hagen Grell oder Martin Sellner würden in Russland tatsächlich sehr hart verfolgt. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Oh, und ich bin Dennis. Und unser heutiges Thema ist Wladimir Putin und die westlichen Rechten und Linken. Das Thema lag Leo schon etwas länger am Herzen, weil er unbedingt ein gewisses Aufklärungsvideo drehen wollte. Da Leo sich in dem Thema um einiges besser auskennt als ich, werde ich mich ein bisschen zurückhalten und nur unqualifizierte Fragen und schlechte Witze reißen, so wie ihr es aus anderen Beiträgen kennt. Und in unseren Kommentaren haben wir auch gesehen, dass euch das Thema interessiert und einige unserer Zuschauer haben den Wunsch geäußert, dass wir auch zu heutigen politischen Lage in Russland äußern. Was der Anlass für mich, dieses Video zu machen, ist dieses neue Image von Putin im Westen und vor allem bei den westlichen Linken und Rechten. Vor allem bei den Rechten, die ihn jetzt ein bisschen so als so ein Vorbild, wie Europa tatsächlich sein sollte. Er gilt jetzt als echter Konservativer, als echter Patriot des Landes. Den europäischen Politikern und auch amerikanischen Politikern wird es vorgeworfen, dass sie das Ganze nicht haben und Putin hat das. Es wird ganz oft von rechten YouTubern, wie zum Beispiel Hagen Grell, Reconquista Germania oder Martin Sellner, erwähnt, dass Russland zum Beispiel viel bessere Migrationspolitik hat als Europa. Genau, und ob das Ganze dann so stimmt, das werden wir gleich im Verlauf sehen. Fangen wir erst einmal mit einem kleinen Exkurs zu Putin an. Wer ist die Person wirklich? Genau, Putin wurde 1952 geboren in Leningrad, jetzt heißt die Stadt St. Petersburg. Er hat Jura studiert an der Uni in St. Petersburg und direkt nach dem Studium wurde er von KGB rekrutiert, sodass er eigentlich keinen einzigen Tag als Jurist tatsächlich gearbeitet hat. In den 80ern hat er als KGB-Mitarbeiter in der DDR gearbeitet. Er hat in Dresden gewohnt mit der Familie und hat auch diese ganze Wende mitgekriegt und den Aufstand gegen Stasi und die DDR-Regierung auch mitgekriegt. Oh, er musste zum Beispiel auch 1990 das KGB-Gebäude in Dresden vor den Demonstranten schützen. Und ich glaube, diese Erfahrung hat ihn damals sehr geprägt und das ist ein sehr wichtiger Grund, warum er momentan und solche Politik führt. Von seinen Gesinnungen ist er sehr kontrarevolutionär. In den 90ern hat er für den Bürgermeister von St. Petersburg gearbeitet, für Anatoly Sobchak. Er war damals in den 90ern einer der größten Demokraten, auch so der Leute, einer der so eine Perestroika-Stars, und hat da wahrscheinlich ein bisschen so ein demokratische Gesinnungen gekriegt. Als Sobchak in den Mitte 90er die Wahlen verloren hat, musste Putin nach Moskau umziehen, hat dort eine Stelle bei FSB gefunden. FSB ist der Nachfolger von KGB. Hat sehr schnell die Karriere gemacht, sodass er schon Ende 90er der Chef von FSB geworden ist und danach wurde ihm die Stelle vom Präsidenten oder erstmal Premierminister angeboten. Das war 99. Und seitdem hat er die Macht. Aber da ist auch wichtig zu erwähnen, zu der Zeit war natürlich auch der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Übergang zu Russland von der Sowjetunion durch Jelzin war sehr chaotisch, sehr unorganisiert, sodass man eine komplett andere Person gesucht hat. Putin wurde tatsächlich gecastet von Jelzins Familie und von Boris Berezowski, der Oligarch, der damals sehr mächtig war. Also wirklich gecastet. Ja, so wirklich ausgewählt. Damals wurden viele Politiker getestet und im Endeffekt wurde Putin ausgewählt, weil bei ihm alles stimmte. Er war einerseits Demokrat, weil er bei Sobchak gearbeitet hat und diesen liberal-demokratischen Hintergrund hatte. Gleichzeitig kommt er aus FSB, hatte diesen Militärhintergrund hinter sich, was auch sehr für die Bevölkerung sehr wichtig war. Wir müssen nicht vergessen, dass damals der Krieg mit Tschetschenien lief und die Bevölkerung wollte so eine starke Hand. Und im Endeffekt hat bei ihm alles gestimmt. Und er wurde gecastet und wir wissen, wenn ein Schauspieler gut gecastet ist, dann bleibt diese Rolle bei ihm für Ewigkeit. Und so ist es bei Putin. Meiner Meinung nach ist er jetzt wirklich einer der stärksten Staatsleiter in der Geschichte von Russland. Nur mal zur Vorsicht zu erwähnen, wir beide sind keine Fans von Putin. Wir versuchen einfach nur eine möglichst neutrale Darstellung dieses Mannes zu machen. Wir persönlich würden auch niemals für ihn wählen, auch wenn das für Russland nicht wirklich von Belang ist. Genau, wir wollen einfach erklären, warum er immer noch seit 17 Jahren an der Macht bleibt und wird wahrscheinlich noch länger bleiben. Und in den deutschen rechten Medien oder von deutschen rechten YouTuber, ich höre ganz oft, dass Putin sozusagen der echte Nationalist ist. Und dieser Multikulturalismus, das gibt es in Russland nicht. Und Putin ist sozusagen der echte Patriot und so weiter und so fort. Aber ich meine, das stimmt doch letztendlich irgendwie. Ich meine, Putin ist nun mal ein Patriot. Er sagt, Russland ist schon ziemlich geil. Wir sind stolz auf das, was wir sind und... Ja, ich weiß nicht, das Land ist geil, ist für mich kein Patriotismus und ich glaube, die YouTuber oder die rechten Politiker, für sie ist Patriotismus schon was Komplizierteres einfach, als einfach der Satz, unser Land ist das Geilste. Ich will ein bisschen einfach erklären, was halt Nationalismus ist und erklären, warum der europäische Nationalismus in Russland eigentlich nicht vorhanden ist momentan, weil Nationalismus ist die politische Idee, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, als solche Länder wie Italien oder Deutschland oder Ungarn gegründet wurden, wo die Idee ist, dass es gibt eine politische Nation, eine Gruppe von der Bevölkerung und die ist die Basis für den Staat. Wenn wir zum Beispiel das deutsche Grundgesetz sehen, steht da überall das deutsche Volk und so weiter und so fort. Was in russischer Verfassung steht, ist immer die einzige, da geht es immer nicht um die Russen, da geht es um das sozusagen vielnationale Volk. Es geht nie um die Russen, weil Russland an sich kein Nationalstaat ist, es ist immer noch ein Reich. Und der Nationalstaat steht im Widerspruch zum Reich. Wir müssen mal gucken, Russland, vor dem 1917 war Russland ein Reich, russisches Zarenreich. Und das war sozusagen, es konnte kein Nationalstaat sein, weil in Russland gab es ganz viele Völker und sie waren alle unter diesem Reichdach sozusagen. Danach wurde die Sowjet gegründet nach der Revolution. Das war ein linker Staat und da konnte Nationalismus auch nicht funktionieren, weil die Idee von Sowjetunion war Internationalismus. Das heißt, sie waren also und jede Form von Nationalismus wurde in der Sowjetunion einfach verboten. Der ukrainische Nationalismus, baltischer Nationalismus, georgischer Nationalismus, das war wirklich so eine Leute, die strafrechtlich verfolgt wurden und aber heißt das, gibt es überhaupt dann ethnische Russen, wenn es aus so vielen Völkern besteht? Ja klar, es gibt ethnische Russen. So 80% der russischen Föderation sind ethnische Russen. Aber politisch gesehen gibt es diese Nation nicht. Du meinst im Sinne von, wenn man in Russland geboren ist, ist man so, du bist halt Russe, das ist jetzt so. Du bist halt Rossianin. Das ist kein Russe, das ist auch so ein Sprachproblem, weil auf Russisch gibt es das Wort Rossianin. Also Russia, Rossianin. Zu Russland. Genau, so eine, weiß nicht, es ist wie Amerikaner. Aber ist Amerikaner eine Nation? Das ist halt sehr schwierig, das sind alle Diskussionsfragen. Aber es gibt keinen Nationalismus in diesem Sinne wie in Deutschland, wo man sagt, ich bin Deutscher. Putin wurde in der Sowjetunion geboren und wurde von der sowjetischen Kultur sehr geprägt. Deswegen ist er kein Nationalist an sich. Das heißt, er ist eigentlich mehr so, ich weiß nicht, das klingt blöder, ist Putin mehr Multikulti? Eigentlich schon. Er redet immer ganz oft darüber, sobald der Nationalismus sozusagen in Russland vorkommt, wird das dem ganzen Staat auch schaden, der jetzigen Form des Staates. Putin ist an sich kein Nationalist. Ich würde ihn eher als Imperialist bezeichnen, weil er immer noch fürs Reich ist. Er sieht Russland als Reich. Und in diesem Sinne ist er auf keinen Fall Nationalist. Von sehr vielen, ich sag mal, patriotischen YouTubern wird ja behauptet, dass Russlands Migrationspolitik so viel besser ist als in Deutschland. Ist das tatsächlich wahr? Was heißt besser, schlechter? Russland hat zum Beispiel keine Visumspflicht für Bürger aus den mittelasiatischen Ländern, zum Beispiel Tadschikistan, Usbekistan oder Kirgisistan. Das heißt, die Leute dürfen einfach ohne Visa nach Russland kommen, und es führt auch zu Sicherheitsproblemen, weil der Islamische Staat ist in diesen Ländern auch sehr aktiv ist. Das ist auch eine große Diskussionsfrage in Russland. Aber aus politischen Gründen wird diese Pflicht nicht eingeführt, vor allem weil Russland dadurch seinen politischen Einfluss auf diese Region ausüben will. Also was gerade Zentralasien angeht, ist Russland quasi offene Grenzen? Eigentlich schon, ja. Und es gibt viele Leute, die da als Sklaven schwarz arbeiten. Das ist natürlich für viele Unternehmer, vor allem für Real Estate Unternehmer, sehr vorteilhaft ist. Aber an sich, Martin Sellner und Hagen Grell würden das als furchtbar bezeichnen. Aber nochmal zurück zum Punkt zum Nationalismus. Das heißt, Putin war und ist niemals ein Nationalist gewesen? Ja, ich meine, eigentlich hat er wirklich mit dieser nationalistischen Karte 2014, 2015 ganz aktiv gespielt während des Kriegs in der Ukraine. Aber das war auch nur aus den politischen Gründen, weil er damals so eine politische Basis für sich hatte. Er musste die Bevölkerung auf seine Seite bringen und akkumulieren. Also war das einfach quasi nationalistischer Populismus? An sich schon, ja. Er musste die Idee war, wir sind Russen, wir sind das Volk und wir sind die Ukraine, gegen die Ukraine. Das sind die Russen in der Ostukraine und wir müssen sie schützen vor den bösen ukrainischen Faschisten. Das war die Narrative sozusagen. Und ich muss auch sagen, eigentlich gibt es in Russland tatsächliche Nationalisten, eher so im europäischen Sinne, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Höcke oder Strache und Le Pen. Aber die meisten sitzen gerade im Knast, wie zum Beispiel Potkin oder Djomuschkin. Die wurden strafrechtlich verfolgt, einfach für ihre Tätigkeit. Und eigentlich das, was sie sagen, sagt Martin Sellner oder Strache. Ich sage das ganz grob. Es gibt auch so zum Beispiel Konstantin Krylov, einer der Nationalisten. Er wurde strafrechtlich verfolgt für einen Satz, der er auf der Demo gesagt hat, wo er Tschetschenien und kaukasischen Republiken kritisiert hat, im Sinne, dass sie im Prinzip nur Geld aus dem Zentrum saugen und im Prinzip nichts produzieren. Und er hat einen Satz gesagt, wir müssen mit diesem komischen Wirtschaftssystem aufhören. Dafür wurde er wirklich strafrechtlich verfolgt, für diesen Satz. Oder Djomuschkin, er wurde auch vor ein paar Wochen zu 2 oder 3,5 Jahre im Knast verurteilt, einfach für Posten von Fotos vom russischen nationalistischen Demo. Und das ist eigentlich so, das ist Extremismus in Russland. Aber sind das jetzt Politiker? Ich meine, wer genau sind diese Menschen? Sind die Politiker? Ja, die sind Politiker. Aktivisten? Ja, sind sie keine Politiker, weil sie keine Parteien haben. Aber die sind Aktivisten sozusagen. Aber die überschneiden sich fast zu 99% mit den europäischen Nationalisten, die wirklich sehr pro Putin sind momentan. Ich glaube, solche Leute wie Hagen Grell oder Martin Sellner würden in Russland tatsächlich sehr hart verfolgt. Wir hatten gerade noch diesen Punkt mit Asien und den offenen Grenzen. Da gibt es diesen Begriff Euroasiatismus. Kannst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, das ist so eine politische Idee oder politwissenschaftliche Idee, die in den 20er und 30er Jahren in Europa von den russischen Migranten entwickelt wurde. Das ist sozusagen Alternative zum westlichen Ideologie, weil westliche Ideologie betrachtet andere Länder, so dritte Weltländer oder asiatische Länder, als ein bisschen etwas, was sozusagen zweite Sorte sind. Wir sind so zu Europa, wir sind Europäer und wir sind entwickelter als Asien oder als auch Russland. Und das Euroasiatismus bietet so eine Alternative dazu im Sinne, dass wir sozusagen, das ist Ideologie für das ganze Kontinent, sowohl für Europa als auch für Asien. Das ist so eine Idee, dass man eigentlich Multikulturalismus an sich aufbauen kann. Momentan ist Alexander Dugin ein sehr aktiver Vertreter dieser Ideologie und er hat auch viele Connections mit Kreml. Vor allem ist er sehr wichtig 2014, 2014 geworden und man könnte im Prinzip diese Ideologie als Putins heutige Ideologie bezeichnen, aber das hat wiederum auch kein Bezug zum europäischen Nationalismus. Das ist auch etwas, was alternativ dazu ist. Ja gut, dann ist jetzt die Frage, wenn er kein Nationalist ist, meine, macht die Presse dann einen schlechten Job? Warum wird er dann so gefeiert, so von rechts, aber auch von links zum Teil? Ja, ich glaube, es ist, sie haben Putin und die europäischen Linken und Rechten haben den gleichen Feind. So, das Establishment, diese Mitte, die politische Mitte, Europäische Union, linksliberales Establishment und so weiter und so fort. Und deswegen wird er so gemocht. Und eigentlich, ich muss sagen, werden diese politischen Kräfte in Europa auch von Putin ausgenutzt. Inwiefern? Ja, ich meine, ein politischer Kampf, weil sein Ziel ist sozusagen jetzt, möglichst so Chaos in Europa oder in die westliche Welt zu bringen, weil er dadurch die politischen Positionen von Russland verstärken. Also wirklich im Sinne von, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So ja, im Prinzip schon. Ja, eigentlich, ja. Ziemlich simpel eigentlich. Ja, genau. Und, und es gibt so einen bekannten Begriff, useful idiots, nützliche Idioten. Meiner Meinung nach werden diese europäischen Rechten und Linken momentan von Putin für diese nützliche Idioten, useful idiots, gehalten. Okay, Leo, okay, dann wenn wir uns bei dem Thema sind, deine persönliche Prognose, Putin, wie lange noch? Ich weiß es nicht. Es kommt drauf, meine Prognose, dass es schon noch lange dauern wird, weil die Position sehr schwach ist und es gibt im Prinzip einen Politiker außer Putin in Russland, das ist Alexei Nawalny. Und er könnte schon Chancen haben, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht im Knast dann bald eingesperrt wird. Ich will ein bisschen das auch erwähnen. Vor kurzem ist im Netz ein Propagandavideo gegen Nawalny aufgetaucht, wo er wirklich direkt mit Hitler verglichen wird und das überschneidet sich ganz oft mit dem europäischen Diskurs gegen AfD oder Trump, oder in Amerika gegen Trump. Wenn ihr sozusagen darüber lacht, dass AfD mit Nazis verglichen wird, solltet ihr wissen, dass Putin auch diese Narrative benutzt. Ja, und sein Gegner ist so ziemlich der Anti-Putin. Also, genau. Alles klar, das war doch sehr informativ. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, es kommt demnächst eine Doku von Oliver Stone über Putin raus. Wir werden uns diese Doku garantiert angucken und wenn ihr Interesse habt, machen wir auch dazu ein Video und geben dann unseren bzw. Leos Senf ab. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und teilt es. Danke fürs Anschauen. Ciao. Ciao.